Und es steht ihm nicht zu, euch zu befehlen, die Engel und die Propheten zu Herren nehmen. Sollte er euch den Unglauben befehlen, nachdem ihr Allah Ergebene seid?